Der schwarze Adel. Ein Artikel von Die Friedenskrieger. Der SWA sind die reichsten und mächtigsten Adelsfamilien Europas. Unter anderem auch die alten Familien, die im 12. Jahrhundert die Städte Genua und Venedig besaßen, kontrollierten und regierten. Man nennt sie den schwarzen Adel wegen ihrer Verwendung von unsauberen Machenschaften, sprich Lüge, Betrug, Mord, Terrorismus, Illuminismus und Satanismus, schwarzer Magie. Diese hatten zu keiner Zeit ihrer Geschichte gezögert, Personen, die ihren bösen Machenschaften im Weg standen, zu eliminieren. Und das gilt heute genauso wie zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert. Der SWA aus Venedig ist sehr eng mit dem deutschen Marschall Fund verbunden, einer weiteren Organisation wie der Club of Rome, die durch den SWA kontrolliert ist. Der SWA Venedigs ist die mächtigste und reichste der alten europäischen Familien und soll den Besitz der Rockefellers um ein Vielfaches übersteigen. Die Namen, die Sie im Verlauf lesen werden, kennen Sie bereits aus der Regenbogenpresse, in der diese Personen als wohlhabende Familien, die aus alten Zeiten übrig geblieben sind und äußerlich an ihren Traditionen festhalten, dargestellt werden. Man vermutet nach außen hin weiter nichts Schlimmes. Der Krieg mit Venedig stammte von Johns Weigerung, die privilegierten Handelsrechte der venezianischen Oligarchenfamilien zu erneuern, da diese ihre Privilegien schamlos zur Ausbeutung des Volkes missbraucht hatten. Die venezianische Flotte attackierte Johns Schiffe, verwüstete die Ägäis, besetzte Korfu und zwang John, ihre Privilegien zu erneuern. Und bis heute hat sich darin seit dem 12. Jahrhundert nichts geändert. Sollte es einmal jemand versuchen, sich in Opposition zu den Grosvenors, den Bragansers oder den Savoys zu stellen, braucht man nur zu beobachten, was mit ihm geschieht, um zu erkennen, was gespielt wird. Egal, ob man der Präsident eines Landes ist oder welchen Titel man auch immer haben möge, man wird immer nur den zweiten Platz einnehmen können. 1155 wurden die Handelsprivilegien an den SWA in Genua übertragen, die sie ebenfalls bis heute halten. Jeder, der sich dem SWA Venedigs in den Weg gestellt hatte, musste einen hohen Preis dafür bezahlen, was auch der Kaiser von Byzanz zu spüren bekam, als er anfing, die Handelsrechte den Venezianern entreißen zu wollen. Der Kaiser musste einen horrenden Schadensersatz an den schwarzen Adel bezahlen, als Strafe, weil er an das Monopol der Familien wollte. Die italienische Mafia hat sicherlich eine ganze Menge von ihren Herren gelernt. Venedig ist sehr wichtig, wenn es zum Thema SWA kommt. Daher werden wir uns diese noch etwas genauer betrachten. Der erste von drei Kreuzzügen schuf die etablierte Macht des SWA in Venedig von 1063 bis 1123 und setzte den Grundstein für die Macht der herrschenden Klasse. Der schwarze Adel existiert seit über 1000 Jahren und ist noch heute sehr aktiv. Man muss sogar sagen, dass sie heute mächtiger als jemals zuvor sind. Diese noblen Familien stehen hinter den meisten, wenn nicht allen, falsch geführten Pro-Umwelt-Bewegungen der Welt. Und Prinz Philipp und Prinz Charles haben des Öfteren öffentlich geäußert, dass man die Erde von ungewollter Bevölkerung befreien sollte. Wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich als tödliches Virus zurückkehren, um dem Überbevölkerung entgegenzuwirken, sagte Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh. Die Prinzen leben von Grundstückspachtgebühren und lehnen sich daher gegen eine weitere Industrialisierung der Welt auf. Das ist der wahre Grund für die pro-Umwelt-anti-industrieller Fortschritt-Einstellung der Prinzen. Die mächtigsten Familien in England, Deutschland, Kanada und in den USA sind die Eckpfeiler des Drogenhandels und dies ist auch der Grund, warum dieser nicht gestoppt werden kann. Als Präsident Nixon ein Programm einführen wollte, das den Drogenhandel zerschlagen hätte, kam er selbst dahinter, wer das Drogengeschäft führt. Es war das Tavistock-Institut, das den Plan im Auftrag des schwarzen Adels durchführte, Nixon auszuschalten. Sie erniedrigten ihn, wie noch kein anderer Präsident Amerikas erniedrigt worden war. Gleichzeitig entwarf das Tavistock-Institut den Watergate-Plan auf eine Weise, dass die amerikanische Bevölkerung für eine Zeit lang das Vertrauen in ihre Verfassung verlor. Das ist die Macht des schwarzen Adels. Man sollte dies nicht unterschätzen. Amerikanische Familien, die mit den europäischen schwarzen Adel zusammenarbeiten, sind Familien wie die Harrimans, die McGeorge, Bundys und andere Familien des Ostküsten-Etablissements. Der Club of Rome wurde geformt, um die amerikanische Bevölkerung Hirn zu waschen und spielte eine wichtige Rolle, um Nixon zu beseitigen, indem man die Amerikaner durch die etablierte Blätter wie die Washington Post und die New York Times Desinformierte. Die meisten der Familien des SWR leben aber von Pachteinnahmen. Die Vermögen der Familien liegen alle in Schweizer Banken und ebenso die Gelder aus den riesigen Drogengeschäften, speziell die der letzten 12 Jahre, sind dort zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Schweizer Banken alle durch Freimaurer kontrolliert und gesteuert sind. Der sogenannte nördliche Rang der Oligarchisten, bestehend aus England, Belgien, Skandinavien, Deutschland und den Niederlanden, ist königlich, der südliche Rang dagegen nicht. Trotzdem hat der südliche Rang mindestens genauso viel Geld wie dessen nördliche Cousins. Die Schweiz ist deren Hafen, etwas, das alle Verschwörer miteinander teilen. Die lebenslange Neutralität der Schweiz wurde durch den Einfluss der Jesuiten garantiert, die eine Priesterschule in Luzern etablierten. Im Jahre 1815 hielten die Jesuiten mit ihren zahlreichen Freimaurerverbindungen und den Königshäusern Europas den Kongress von Wien ab. Am 20. und 29. März 1815 wurden 2 Gesetze erlassen, die der Schweiz die fortwährende Neutralität versichern würde. Dies wurde deshalb getan, um das Geld der von Kriegen lebenden und in den weltweiten Drogenhandel verwickelten Parteien immer in Sicherheit zu haben, ob sie nun im Streit miteinander waren oder nicht. Das ist auch der einzige Grund, warum die Schweiz von allen Kriegen bisher ausgeschlossen war und auch immer ausgeschlossen sein wird. Hierzu gibt es ein paar gute Berichte, zum Beispiel Die Schweiz wäscht Weißer von John Ziegler. John Ziegler, Genfer Soziologie-Professor und sozialdemokratischer Parlamentsabgeordneter, kämpft seit Jahren unverdrossen gegen die ehrwürdigen Schweizer Banken von der Zürcher Bahnhofstraße. Dieses aufsehenerregende Buch aus dem Jahre 1990, in dem er sein Land als Drehscheibe der internationalen Geldwäsche anprangert, beschreibt in seinem Titel bereits den Inhalt. Er beschuldigte die Banker der gemeinsamen Sache mit Drogenhändlern, Waffenschiebern und Dritte-Welt-Diktatoren, die alle ihre schmutzigen Milliarden schön sauber in der Schweiz bunkern. Ziegler schildert, die Schweizer Banken meinen zwar, das sei nicht ihr Fehler, das Geld komme schließlich von selbst, doch in Wahrheit sind sie die Komplizen der Drogenbarone und der Waffenschieber, denn die besorgen den Transfer. Es fällt nicht sonderlich schwer, Zieglers Argumente nachzuvollziehen. Was ihm allerdings seither das Leben so schwer macht, ist die Tatsache, dass er bedenkenlos Namen nennt. Und so kommt es natürlich dazu, dass die Schweizer Finanzoligarchie ihre besten Anwälte aufgeboten hat, um Ziegler auf dem Gerichtsweg zum Schweigen zu bringen. Mitte der 80er Jahre hatte Italien eine große Finanzkrise und die italienische Regierung erließ ein Verbot, dass die eigene Währung das Land verlassen dürfe. Jedes Auto wurde an den Grenzen strengstens durchsucht, ebenso die Flugplätze kontrolliert. Kurz gesagt, die italienische Regierung dachte, sie hätte die Spekulation, die die Lire zerstörten, gestoppt. Doch dem war nicht so. Der SWR ignorierte die Polizei- und Zollkontrollen durch das königliche Patronatsrecht und schaffte die Lire in LKW-Ladung aus Italien. Für den SWR gibt es keine Gesetze. Nur die normale Bevölkerung ist in so etwas, was wir als Gesetze bezeichnen, eingebunden. Und das gilt auch für die ordentliche und kontrollierte Schweiz. Der SWR hat auch die bereits kurz erwähnt seine eigenen Geheimdienst. Ich spreche hier nicht von den Organisationen wie Interpol, die die private Schutztruppe eines Herrn David Rockefeller ist, sondern einem perfekten Killernetzwerk von Geheimdienstmitarbeitern, die nach den Angaben von Ex-MI6-Agent Dr. John Coleman durch die Turn- und Taxisfamilie bezahlt werden soll. Und es gibt sehr starke Hinweise, dass Prinz Louis Ferdinand von Hohenzollern von den Sowjets benutzt wurde, die Idee eines neutralen Deutschlands zu verkaufen, mit dem Versprechen, dass, wenn er seinen Teil erfüllen würde, die Sowjets Deutschland sich wieder vereinigen lassen würden, damit alle Königshäuser an ihren Ursprungsplatz zurückkehren können. Diese Information habe ich einem Material entnommen, das 1986 geschrieben wurde, also in dem wir vorliegenden Schreiben eine Zukunftsprognose war. Doch inzwischen leben wir im Jahre 1995 und es hat sich, wie man sieht, nach Wunsch erfüllt. Wie schon gesagt, ist der schwarze Adel im Finanzwesen geschäftiger denn je zuvor. Pro Jahr werden ca. 280 Milliarden aus dem Drogenhandel in die Schweiz eingeflogen. Die Jesuiten und die P2-Loge spielen eine große Rolle in Verbindung mit dem SWR und natürlich ganz groß mit dabei ist eines der etabliertesten und mächtigsten Verbrechersyndikate der Welt, der Vatikan. Ein weiteres eklatantes Beispiel für den schwarzen Adel ist Monaco, mit dem Haus der Grimaldis, dessen Geschichte bis auf die Grimaldis aus Genua zurückgeht. Dies ist eines der Paradies der Oligarchisten Europas. Die Basis für Monaco wurde Anfang dieses Jahrhunderts durch die Société Bain de Mer geschaffen. Eine Organisation, die eigentlich alles kontrolliert, was sich in diesem Fürstentum bewegt. Edouard Blanc, ein verwandter Prinz René, war der Gründer dieser Organisation und heiratete in René-Familie ein, die wiederum durch die SWA-Familie von Thurn und Taxis beherrscht wird. Weitere Familien, die in die Geschäfte Monacos verwickelt sind, sind Prinz Trubetskoy und die Petrovanas aus der venezianischen Oligarchie. Kronprinz Alexander von Jugoslawien wurde beispielsweise durch Fitz Roy McLean abgesetzt, damit er während des Zweiten Weltkrieges vom britischen Geheimdienst benutzt werden konnte. Sein Bruder Prinz Andrei führt den Orden von St. Johann, ein Orden des schwarzen Adels, der in verschiedenen Teilen der Welt als Agent für den britischen Geheimdienst sowie auch als Deckmantel für Drogenschmuggel aktiv ist. Ein weiterer Fall ist der des Königs Konstantin von Griechenland, der sehr eng mit den britischen und dänischen Königshäusern verbunden ist. König Peter unterstützte den Colonel's Cup im Jahre 1967, doch nach einem Streit mit seinem Verbündeten wurde er 1973 entfernt. Doch ich möchte Sie nicht in den Glauben lassen, dass sich der Einfluss des schwarzen Adels nur auf Finanzen beschränkt. Die Braganza-Familie, die ihre Wurzeln ebenfalls in Venedig hat, war sehr tief in die Destabilisierung Polens verwickelt, wie auch die Jesuiten durch Kardinal Hoffner und Monsignor Utz. Das Polenprojekt war der Versuch, einen Nationalstaat zu zerstören, so wie es die Bragansas im Augenblick versuchen, die nationalen Staaten Zentrals- und Südamerikas zu zerstören. Die Habsburger wollen ein vereintes Polen, Österreich und Ungarn ein vereintes Europa und die Sowjets haben ihnen versprochen, dabei zu helfen. Dr. John Coleman informiert uns, dass die Thurn- und Taxis-Familie ebenfalls tief in den solidarischen Komplott verwickelt war und die polnische Regierung zu stürzen und mit einem von Moskau gesteuerten Marionettenregime zu ersetzen. Und wir wissen ja, wer die Sowjetunion zu jener Zeit wirklich regiert hat und immer noch tot. Neben den Habsburgern und den Hohenzollern waren Kohlmanns Aussage nach auch die nach Wittelsbach und die von Wittgenstein in das Polenprojekt verwickelt. All diese Familien haben ihre Wurzeln in den SWA-Familien von Venedig und Genua. Die Jesuitenrolle in diesem Szenario ist nicht so ganz klar, doch diese hatten einen sehr engen Kontakt mit dem KGB, bis General Jaruzelski ihren Kontaktmann Kania entfernte. Von Interesse ist auch der angeblich größte Grundbesitzer in Deutschland, Prinz Weltburg Zeil, dessen Familienstammbaum ebenfalls auf dem schwarzen Adel Venedig zurückgeht. Dieser Agent der neuen Weltordnung hat sich öffentlich hinter dem Global 2000 Report gestellt. Er ist einer der größten Feinde eines industrialisierten Deutschlands. Auch er lebt hauptsächlich von Pachteinnahmen und erweitert dadurch sein riesiges Vermögen. Das ist der Lebensstil, den sich der SWA natürlich nicht nehmen lassen will. Alles, was diesen stören könnte, wird mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Weiterhin für uns interessant ist eine Persönlichkeit, die die meisten entweder aus dem Fernsehen oder aus Romanen kennen: Alfred Hitchcock. Hitchcock wurde in einer Jesuitenschule erzogen und arbeitete viele Jahre für den britischen Geheimdienst. Er wurde von diesen benutzt, um die Massen durch die Filmindustrie Hirn zu waschen. Über sich selbst sagte Hitchcock: Ich fühle, dass es sehr befriedigend ist, die Kunst des Kinos als ein Mittel zu benutzen, die Emotionen der Massen zu bewegen. Ich war in eine Jesuitenschule in London gesetzt worden. Es war vermutlich während dieser Zeit mit den Jesuiten, dass ich ein starker Sinn für Angst entwickelt hatte. Spellbound war der erste seiner Filme, der ein satanisches Thema behandelte, was natürlich vom SWA und den Illuminati begrüßt wurde, als ein Mittel, Massenbewusstsein mit Angst zu konfrontieren. Jeder Horrorfilm hinterlässt seine Spuren im Unterbewusstsein des Zuschauers, wie auch in seiner Aura. Was sind nochmal die Ziele des schwarzen Adels? Eine Rückkehr ins dunkle Zeitalter, zu den Gesetzen des Mittelalters, als diese Familien bereits die Welt regierten. Sie wollen die Weltbevölkerung auf etwa die Hälfte reduzieren, um dadurch weniger Industrie und Technologie zu benötigen und weiter von ihren Pachteinnahmen leben zu können. Die Technologie und Weltraumfahrt vergrößert auch den Einfluss und Bewegungsbereich des kleinen Bürgers, von freien Energiemaschinen und Antigravitationsflugscheiben einmal ganz abgesehen. Der SWA arbeitet nicht nur mit den Illuminati zusammen, sondern gehört zum engsten Kreis der Illuminati. Der SWA war der Gründer des Komitees der 300, aus dem die RIA, der CFR, der COR, die Roundtable-Gruppe, die Trilaterale Kommission, die Bilderberger, die UNO hervorgingen. Der schwarze Adel bezeichnet sich übrigens selbst als die gekrönten Kobras von Europa. Na, wenn das nicht ein Hinweis auf die Bruderschaft der Schlange ist.